Zum ersten Mal seit 3 Jahren hat Facebook am Mittwoch wieder eine Entwicklerkonferenz abgehalten, die F8 in San Francisco. Früher wurden aus diesem Anlass immer Neuerungen vorgestellt, die Begeisterung auslösten oder Empörung, je nachdem. Diesmal sind die spektakulären Innovationen aber ausgeblieben. Es war irgendwie eine andere F8, berichtet unser Autor Achim Killer, und er zitiert zum Beweis Facebook-Chef Mark Zuckerberg. This is going to be a different kind of F8. Das ist eine andere Art der F8. In der Vergangenheit hielten wir Entwicklerkonferenzen ab, wenn wir große Produktankündigungen hatten oder wenn wir in eine neue Richtung gehen wollten. Das bedeutete immer viel Änderungen für eure Apps. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, eine stabile mobile Plattform zu bauen. Ihr entwickelt großartige mobile Apps und Geschäftsmodelle, und wir wollen die Community einmal im Jahr zusammenbringen, um darüber zu reden, was wir tun, um euch zu unterstützen. Also keine Neuankündigungen in der Qualität des Like-It-Buttons von 2010 oder der Timeline von 2011. Mobile und Monetize lauteten die Motti der F8. Letzteres lässt sich frei mit zu Geld machen übersetzen. Und diesbezüglich hat Mark Zuckerberg einiges vor. Basis des Geldverdienens ist die Facebook-Nutzung auf Smartphones und Tablets. Und diese Basis ist gelegt, findet der CEO. In den letzten Jahren haben wir uns zu einem mobilen Unternehmen gewandelt. Noch vor ein paar Jahren beruhte der Großteil unseres Geschäfts auf dem PC, mit dem die User Facebook nutzten. Aber jetzt verwenden über 1 Million Leute mobile Apps. Mehr als 20% von der Zeit, die mit Handy-Apps verbracht wird, nutzen die Leute Facebook-Apps. Der Großteil unseres Geschäfts ist mobil. Und dann kündigt er das Facebook Audience Network an. Der Konzern will künftig nicht nur auf der eigenen Seite und in der eigenen App Werbung platzieren, sondern auch in den Apps anderer Unternehmen. Er wird zur Media-Agentur und konkurriert damit gegen Apples iAd-Angebot und Googles AdMob. Die Karten auf dem Markt für Handywerbung werden neu gemischt. Vor diesem Hintergrund ergibt auch eine andere Ankündigung einen Sinn, die viele Beobachter erstaunt hat. Der Konzern will es ermöglichen, dass die User sich anonym anmelden. Nicht bei Facebook selbst, versteht sich, sondern bei Apps, die das soziale Netz als Infrastruktur nutzen. Wie oft habt ihr schon eine App installiert, um sie auszuprobieren? Aber ihr wolltet dazu eigentlich keinen neuen Account anlegen. Und ihr wolltet euch auch nicht mit eurer richtigen ID anmelden. Jetzt lösen wir das Problem mit einem neuen Dienst namens Anonymes Anmelden. Fängt Facebook jetzt an, die Privatsphäre zu schützen, mag man sich da fragen? Wohl eher nicht. Der Vorteil des Konzerns gegenüber anderen Unternehmen, die mit Werbung ihr Geld verdienen, besteht in seiner gewaltigen Sammlung an persönlichen Daten. Diesen Datenschatz gilt es vor potenziellen Konkurrenten zu schützen. Wer selbst über genügend Informationen verfügt, um gezielt werben zu können, muss nicht den Datensammler Facebook damit beauftragen. Genau in dieses Geschäft aber steigt der Konzern jetzt mit seinem Facebook Audience Network ein. Er hat damit begonnen, seine Nutzerdaten auch jenseits des von ihm gemanagten sozialen Netzes zu monetarisieren. Brian Blau vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner erwartet, dass das Unternehmen diese Entwicklung fortsetzen wird. In Zukunft wird es immer mehr wie ein herkömmliches Unternehmen der Werbebranche aussehen, wie Google sie hat. Es wird Werbung für alle Plattformen vermarkten, on und offline. Das bedeutet, dass Leute von diesem Netzwerk gezielt angesprochen werden können. Werbung wird in der Zukunft sehr viel intelligenter sein. Sie wird mehr über einen wissen, was man tut, was man sagt, was man denkt und was man fühlt, um einem Angebote unterbreiten zu können, die besser zum eigenen Befinden passen. Facebook würde sich damit seine Konkurrenten Google und Apple zum Vorbild nehmen. Beide verstanden sich in ihren Anfangsjahren als IT-Firmen. Google wird zwar gemeinhin weiter als Suchmaschinenunternehmen betrachtet, wirtschaftlich orientierte Analysten sehen in ihm aber in erster Linie einen Werbekonzern. Apple ist mit Desktop-Computern groß geworden, versteht sich aber mittlerweile selbst als Medienunternehmen und hat konsequent das Wort Computer in seinem Namen gestrichen. Und just gegen diese beiden Konzerne verschärft Facebook jetzt die Konkurrenz. Über die Facebook-Entwicklerkonferenz F8 berichtete Achim Killer.